HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen, mein Name ist Christiane Greiner. Auf den Tag der Pressefreiheit am 3. Mai folgt heute der Welttag der Telekommunikation und der Informationsgesellschaften. Das sind journalistische Daten, aber sie bieten Anlass, einmal die Frage zu stellen, wie war es eigentlich mit der Telekommunikation und der Pressefreiheit in der jungen Bundesrepublik bestellt? Und wie sollte die gesichert werden? Wir hören heute in eine Bundestagsdebatte aus dem Jahr 1958, in der diese Frage diskutiert wurde. Die SPD hatte eine große Anfrage gestellt zum Privatfernsehen und zur kommerziellen Werbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dabei wurde diskutiert, ob ein privater Sender zusätzlich zum ersten Programm der öffentlich-rechtlichen Sender zugelassen werden soll und ob dies etwa die Pressefreiheit gefährde. Für uns klingt das altbacken, aber damals war es ein zentrales Thema für die neue Demokratie. Es sprachen Heinz Kühn für die SPD, die den Antrag gestellt hatte, der Bundesminister für Post und Telekommunikation Richard Stücklen, CDU, und die Bundestagsmitglieder August Martin Euler, FVP, und Otto Schmidt von der CDU. Dann kommen wir zum ersten Punkt der Tagesordnung. Große Anfrage der Fraktion der SPD betrifft privatwirtschaftliches Fernsehen, Drucksache 153. Wer begründet die Anfrage? Herr Abgeordneter Kühn. Meine Damen und Herren, eine angesehene Tageszeitung hat die Problematik, die uns am heutigen Vormittag beschäftigt, eine der wichtigsten innenpolitischen Entscheidungen genannt, die seit Bestehen der Bundesrepublik getroffen werden müssen. Und in der Tat, Rundfunk und Fernsehen sind die wirkungsmächtigsten Beeinflussungsmittel für die Bildung der allgemeinen Geschmacksrichtungen der politischen und gesellschaftlichen Überzeugung. Der Herr Bundeskanzler, dem niemand eine bemerkenswerte Begabung für Taktik absprechen will, hat uns ja gerade in diesen Wochen wieder gezeigt, welche Bedeutung er dem Rundfunk als meinungsbeeinflussendem Institut beimisst. In dem Augenblick, als er versuchte, den Rundfunk zum nachparlamentarischen Raum zu machen und eine für ihn peinliche und peinvolle Niederlage auf diese Art zu korrigieren. Nun, meine Damen und Herren, ich will nicht in Wunden rühren, aber Sie können nicht bestreiten, dass die Adjektive peinlich und peinvoll Bezeichnungen sind, die geradezu von Nächstenliebe getragen sind, für jene Situation, in der Sie in jener Nacht dort gesessen haben, ein Vierteltausend CDU-Abgeordnete, in einem Zustand, den man nur illustrieren kann mit dem Vergleich von jenem bekannten Greis, der auf jenem bekannten Dach gesessen hat, nicht wahr, als niemand sich nun hier oben hinstellte, um sich vor seinen Bundeskanzler zu stellen. Niemand wollte oder konnte von denen, die es gekonnt hätten. Nun, jedenfalls am Rundfunk waren sie dann alle da. Nach wohlinformierten Gerüchten hat man in jener Nacht versucht, den Herrn Innenminister in seiner Eigenschaft als Vorsitzenden des evangelischen Arbeitskreises der CDU nach hier zu bemühen. Er erschien vor dem Mikrofon nach der Metamorphose als geschäftsführendes Mitglied des Bundesvorstandes der CDU oder umgekehrt Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der CDU, nachdem der Herr Bundeskanzler für die Regierung gesprochen hatte, sprach Herr Dr. Schröder dann in dieser Metamorphose. Nun, lassen wir dies. Ich glaube, hier haben wir gespürt, wie notwendig es ist, dem Deutschen Rundfunk eine Ordnung für die Austragung politischer Streitfälle zu formulieren. Und zwar auf der Grundlage, dass eine solche Diskussion zu erfolgen hat, nach dem Prinzip, dass gleiche Zeitquoten zur Verfügung gestellt werden für die beiden Konzeptionen, die gegeneinander im Streite stehen. Nicht aber, dass man versucht, mit quantitativen Zeitmanipulationen qualifizierte Niederlagen im Parlament dort am Rundfunk wieder auszubügeln. Meine Damen und Herren, zudem, auch dies sollte, glaube ich, an dieser Stelle gesagt werden, sollten wir uns alle miteinander angewöhnen. Wer auch immer hier den Kürzeren zieht, dass parlamentarische Debatten im Parlament ausgekämpft werden sollen. Nun zur Geschichte unserer großen Anfrage. Durch eine vielleicht unerwünscht indiskrete Meldung einer amerikanischen Nachrichtenagentur erfuhr die deutsche Öffentlichkeit von den Absichten, die die Bundesregierung in ihrem auf diesem Gebiet ja nicht ganz unbescholtenen Gemüt bewegen soll. Am 27. November berichtete United Press, dass das Bundespostministerium geneigt sei, den technischen Apparat, mit dessen Hilfe man ein zweites Fernsehprogramm ausstrahlen könne, nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Verfügung zu stellen, sondern einer privaten Gesellschaft auszuleihen, die sich durch Reklamesendungen finanzieren würde. Danach soll also die Bundespost Strahler bauen und betreiben und eine GmbH, die sich sinnigerweise freies Fernsehen nennt, wir werden darauf noch zurückkommen, soll diese Strahler mieten und das Recht erhalten, über diese Strahler der Bundespost Programme ins Volk hinauszustrahlen. Diese Mitteilung hat die Öffentlichkeit alarmiert. Ich glaube, mit dem Begriff alarmiert soll man sparsam umgehen, aber in diesem Falle muss man diesen Begriff anwenden, denn Sie wissen ganz genau, dass nicht nur die Parteien der Opposition, dass auch die Gewerkschaft, auch die Genossenschaft, auch die gewerbliche Wirtschaft, auch beide Kirchen sofort sehr fundierte Bedenken und erhebliche Proteste gegen diese kundgewordene Absicht der Bundesregierung haben laut werden lassen. Wir haben daraufhin geglaubt, dass es richtig sei, diese große Anfrage einzubringen, in der wir in Ziffer 1 fragen, ob es zutrifft, dass das Bundespostministerium einer privatwirtschaftlichen Fernsehgesellschaft den Betrieb eines sogenannten freien Fernsehens ermöglichen will. Wir würden nicht zum parlamentarischen Instrument einer großen Anfrage gegriffen haben, wenn nicht außer dieser UP-Meldung eine Reihe sehr aufsehenerregender Indizien vorgelegen hätten für die Absichten der Bundesregierung. Diese Vorgeschichte hat uns zu der in Ziffer 2 formulierten Frage veranlasst, ob es zuträfe, wie der Herr Bundespostminister geschrieben hat, dass wirklich keinerlei Gespräche über die Zuteilung von Frequenzen in den Bereichen 4 und 5, das ist der technische Begriff, mit Wirtschaftsgruppen geführt worden sind oder mit privaten Interessenten geführt worden sind, mit dem Ziel, privaten Unternehmen diese technischen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Am 6. Juli hatte der Amtsvorgänger des gegenwärtigen Herrn Ministers für das Post- und Fernmeldewesen den Rundfunkanstalten in einer Form auf ihre Frage geantwortet, die, ich würde sagen, etwas einem delphischen Orakel glich. Er sagte dabei, über die Verwendung der Frequenzbereiche 4 und 5 habe ich bestimmte Vorstellungen. Er sei nicht in der Lage, im gegenwärtigen Zeitpunkt Frequenzzuteilungen vorzunehmen. Nun, bestimmte Vorstellungen. Welches sind diese bestimmten Vorstellungen, die die Bundesregierung hat? Die Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten der Bundesrepublik hat in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass nach ihren zuverlässigen Informationen das Bundespostministerium privaten Interessenten gewisse Hoffnungen gemacht habe. Darauf erfolgte vom Bundespostministerium die Antwort: Ich beabsichtige auch nicht, Rundfunksendegenehmigungen an Private zu erteilen. Das war ein klares Wort des damaligen Postministers. Die darauf folgenden Gerüchte, Indizien und Meldungen jedoch veranlassen uns, die Frage zu stellen: Ist die Antwort des damaligen Bundespostministers Lemmer auch die gleiche Antwort, die uns der Herr Bundespostminister Stöcklen zu geben hat, dass er keine Sendegenehmigung an Private erteilen wird? Oder hat auch er bestimmte Vorstellungen, die vielleicht nicht identisch sind mit jenen bestimmten Vorstellungen, die sein Amtsvorgänger hatte? Mehr noch als die Antwort des Ressortministers auf diese unsere Frage würde uns eine verbindliche Antwort des Herrn Bundeskanzlers interessiert haben. Denn, meine Damen und Herren, bei der Frage, die wir hier diskutieren, geht es ja nicht so sehr um eine Ressortfrage. Es geht um sehr viel mehr. Es geht um eine Grundfrage der demokratischen Ordnung in unserem Staat. Und deshalb wäre es uns lieb gewesen, wenn der Mann, der für die Richtlinien der Politik in der Bundesregierung verantwortlich ist, uns hier eine klare Antwort gegeben hat. Wenn ich ein Wort zitiere, das einmal in einer Zeitung gestanden hat, so würde ich sagen, die Antwort des Ressortministers lässt nicht ganz ausgeschlossen, dass man sich vielleicht Stückeln um Stückeln an eine Überraschungslösung heranpirschen möchte. Oder dass eines Tages also, und dies ist ja, meine Damen und Herren, Sie werden es nicht bestreiten, im Schoße der Bundesregierung besprochen worden, auf dem Wege über ein vom Bundeskanzleramt patronisierten Verwaltungsakt einfach ein fait accompli zu schaffen. Denn, meine Damen und Herren, alles das, was auch Sie nicht bestreiten werden und worüber wir in der Diskussion sprechen können, hat doch wiederum bewiesen, dass man ursprünglich beabsichtigte, in dieser Frage das Parlament einfach zu überfahren und die Öffentlichkeit vor vollendete Tatsachen zu stellen. Hier sollte uns doch wiederum ein Kabinettsbeschluss im Kostüm eines fachministeriellen Verwaltungsaktes serviert werden. Und ich glaube, das ist, und insoweit freue ich mich über den Antrag der CDU-Fraktion, keineswegs ihres Inhaltes wegen, wir werden darüber noch zu diskutieren haben, aber dass mittlerweile sich offensichtlich auch in Ihren Kreisen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass diese Frage durch Gesetz geregelt werden muss. Selbst in den Ländern, in denen wir ein Werbefernsehen auf privater Grundlage haben, ist es so, dass, ich denke an England, es nicht eingeführt wurde über eine Regierungsanweisung, sondern über einen Gesetzgebungsakt des Parlaments. Diesen Versuch, eine Überraschung und Überrollung der Öffentlichkeit zu verhindern, war der Sinn unserer großen Anfrage. Die bestimmten Vorstellungen der Koalitionsparteien, meine Damen und Herren, sind uns ja nun heute in dem vorliegenden CDU-DP-Antrag entschleiert worden. Und ich nehme an, dass diese Absichten sich weitgehend mit den Absichten der Regierung decken, denn es ist ja wohl kaum anzunehmen, dass die Koalitionsparteien diesen ihren Antrag eingebracht haben, ohne ihn mit der Regierung zu beraten. Und so brauchen wir weiter gar nicht mehr gespannt zu sein auf die Antwort des Herrn Ministers auf die Frage, die wir unter Ziffer 3 gestellt haben, nämlich ob es zutreffe. Damals war dahinter noch ein gewisses Fragezeichen zu setzen, dass die Bundesregierung es ablehnen würde, den öffentlich-rechtlichen Anstalten die Frequenzen 4 und 5 zur Verfügung zu stellen, um sie irgendeinem anderen Träger, und damals war noch ganz klar, einem privaten Träger zur Verfügung stellen wollen. Die CDU hat gesagt in ihrem Antrag, ich will nicht zu diesem Antrag weitersprechen, dies wird einer meiner Freunde tun, aber sie hat doch in einem Satz die ganzen Absichten sichtbar gemacht. Das Ziel soll ein zweites Programm sein, das nicht durch die bestehenden Rundfunkanstalten veranstaltet wird. Es bleibt offen und wir harren der Begründung, ob die CDU sich darunter vorstellt, dass eine andere, neu konstruierte, öffentlich-rechtliche Bundesrundfunkanstalt oder ob ein privates Fernsehunternehmen dieses zweite Programm nach ihrem Willen ausstrahlen soll. Nun, in der Begründung Ihres Antrags, in der Formulierung, zeigt sich aber, meine Damen und Herren, dass Sie ja gar nicht nur hier die Frage des Werbefernsehens oder des zweiten Fernsehprogramms anrühren und regeln wollen, sondern dass Sie nach dem Wortlaut Ihres Antrags auch den ganzen Hörfunk nach diesen Prinzipien neu organisieren wollen. Und damit wirft sich die unter Ziffer 4 von uns gestellte Frage auf. Die Frage nämlich, wie glauben Sie dies vereinbaren zu können, mit der Kulturhoheit der Länder. Dass die den Antrag mitunterzeichnende DP es mit der Kulturhoheit der Länder nicht allzu genau nimmt, ist mir verständlich. Die Schaffung eines Bundeskultusministeriums war von Anfang an eine Lieblingsüberlegung bei ihr und deshalb ist die Mitunterzeichnung nicht erstaunlich. Da nun aber bei Ihnen in der CDU-Fraktion die föderalistischen Paulusse sich allmählich vollends zu zentralistischen Saulussen gewandelt haben, nehme ich an, ich glaube, das ist keine unzulässige Vision, meine Damen und Herren, dass wir sehr bald einen neuen Antrag auf Schaffung eines Bundeskultusministeriums bekommen von der DP, bei dem Sie dann in wechselseitiger Freundlichkeit die Unterschrift leisten werden. Das Rundfunkrecht, meine Damen und Herren, ist seit Jahren eine Streitfrage zwischen den Ländern und der Bundesregierung. Der Bund begründet auf das Fernmeldeanlagengesetz von 1928 seine Funkhoheit. Die Länder begründen auf das Grundgesetz ihre Kulturhoheit. Ich glaube, nach der verfassungsrechtlichen Grundlage ist zumindest klar, dass alles das, was aus dem Mikrofon herauskommt und was über den Bildschirm ins Volk hineingetragen wird, unter den Begriff der Kulturhoheit der Länder fällt. Es ist die verfassungsrechtlich begründete Auffassung der Länder, dass die Bundesregierung nicht nach eigenem Ermessen Sendelizenzen vergeben kann. Fernsehfunk und Hörfunk sind die Aufgaben der Rundfunkanstalten öffentlichen Rechts und es gibt sogar eine Reihe von Ländergesetzen, Sie wissen dies so gut wie ich, die sogar diesen auf Landesgesetzen aufgebauten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten das ausschließliche Senderecht zubilligen. Und Sie wissen genauso, dass Ihre politischen Freunde diesen Gesetzen ihre Zustimmung gegeben haben, doch offensichtlich auch in der Auffassung, dass dies mit dem Verfassungscharakter der Bundesrepublik in völliger Übereinstimmung besteht. Sie wissen, dass die Länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern alle gegen die Absichten der Bundesregierung protestiert haben und dies sind für wahr Regierungen der verschiedensten Parteicouleur. Und die Frage ist, die uns interessiert, ob die Bundesregierung nicht glaubt, dass hier auf dem Wege über eventuelle Verfassungsklagen Schwierigkeiten entstehen, die aus dem Ansehen der Bundesrepublik heraus, ganz unabhängig von allen übrigen politischen Fragen, nicht sehr zweckmäßig sind. Wir können die Rechtsfrage hier in dieser Diskussion, glaube ich, nicht entscheiden. Was wir in dieser Diskussion hier können, das ist die Kernprobleme sichtbar zu machen, die sich in dieser Diskussion verbergen. Meine Damen und Herren, Rundfunk und Fernsehen, ich habe es bereits gesagt, sind Machtinstrumente. Sie sind über den Werbefunk und das Werbefernsehen wirtschaftspolitische Machtinstrumente zur Erzeugung und Lenkung von Konsumwünschen. Sie sind über Nachrichten, über Kommentare und über zugeteilte Sendezeiten zugleich auch allgemeinpolitische Machtinstrumente zur Erzeugung und Lenkung politischer Meinung. Darin verbirgt sich eine große Gefahr, die zur tödlichen Gefahr für die Demokratie werden muss, wenn dieses Instrument in die Hände bestimmter Machtgruppen gerät, seien sie politisch oder seien sie wirtschaftlich. Warum klatschen Sie so gegen Ihren eigenen Antrag? Um dies zu verhindern, meine Damen und Herren, hat man doch nach 1945, wir werden diese Frage jetzt sorgfältig untersuchen, um dies zu verhindern, hat man nach 1945 die Form der öffentlich-rechtlichen Anstalten geschaffen. Sie, diese öffentlich-rechtlichen Anstalten, verfolgen keine wirtschaftliche Machtpolitik und sie bilden, wie ich glaube, die größte und gesicherteste Voraussetzung dafür, dass die Sendungen möglichst frei bleiben von Einflüssen einseitiger Machtgruppen. Eine für Sie, von der CDU vielleicht zumindest anhörenswerte Stimme, ist die Herdersche Korrespondenz, die sich gerade in diesen Tagen in ihrer Februarnummer mit diesem Problem auseinandergesetzt hat und geschrieben hat, dass nach 1945 sich die antizentralistischen, föderalistischen und antietatistischen Tendenzen in der Rundfunkorganisation maßgebend durchgesetzt hätten unter dem noch frischen Eindruck der restlosen Politisierung des Rundfunks und seines Missbrauchs durch den totalitären nationalsozialistischen Staat. Und die Herdersche Korrespondenz, die ja nicht unsere Argumente üblicherweise zu vertreten pflegt, sagt, dass zumindest theoretisch eine fast ideale Konstruktion gefunden worden sei in dem System der öffentlich-rechtlichen Anstalten aus all den Elementen, die der Sache nach zu berücksichtigen waren, habe man Aufsichtsgremien geschaffen. Man wird aber auch zugeben müssen, schreibt sie dort weiter, dass sie sich praktisch durchaus im Ganzen bewährt hat, diese Konstruktion. Nun, ich für meinen Teil möchte dieser Herderschen Korrespondenz keineswegs so vorbehaltlos zustimmen. Ich glaube, in der Organisation des deutschen Rundfunkwesens ist noch einiges sehr unvollkommen. Und ich glaube, dass man gar nicht so ohne weiteres zustimmen darf, wenn etwa die Meinung vertreten wird, es sei alles ideal, wie es wäre. Aber ich glaube, dass dieses Organisationsprinzip, das auf demokratischer Grundlage möglichst alle für das geistige Gesicht unseres Volkes bestimmenden Kräfte in den Aufsichtsgremien zur Wirkung kommt, es gibt kein besseres Prinzip als dieses. Und ich frage mich und ich frage Sie, warum wollen Sie dieses Ordnungsprinzip brechen? In unserer Diskussion interessiert uns viel weniger, ob Sie dies verfassungsrechtlich können. Das wird die Zukunft herausstellen. Uns interessiert die Frage nach den Motiven Ihres Wollens. Ich will vielen unter Ihnen nicht die guten Motive bestreiten. Aber ich will auch ebenso offen sagen, dass sich diese guten Motive nicht allen unter Ihnen zubilligen kann. Bei denen ich sie nicht zubilligen kann, handelt es sich, wie ich glaube, vielmehr um Vorwände für ihre eigentlichen Absichten. Zu diesen Vorwänden gehört beispielsweise, man müsse das Niveau der Sendungen durch Konkurrenz heben. Ich bin weit davon entfernt, sagte ich, alles das, was an Sendungen ausgestrahlt wird, im Hör- und im Seefunk für ideal und glänzend zu halten. Es gibt manches Kritisierenswerte. Wenn ich Ihnen eine persönliche Meinung hier sagen darf, so glaube ich, dass die Kommentare zum innerdeutschen Zeitgeschehen bei uns alle miteinander und unbefriedigt sein lassen, dass die Tendenz besteht, überhaupt keine heißen Eisen mehr anzurühren. Ich wäre bei manchem Kommentar, den ich höre, geneigt, das Wort Ludwig Börnes den Kommentatoren entgegenzurufen, seit Glühwein oder Brunnen, kühles Wasser, aber kein abgestandenes Nass. Es wäre mir sehr viel lieber, sehr viel häufiger, würden profilierte Meinungen, die die umstrittenen Gegensätze sichtbarer machen, als dies geschieht, im Hör- und im Seefunk in Erscheinung treten. In der ausgewogenen, gleichgewichtigen Form, in der dies in einer Demokratie erforderlich ist. Aber, meine Damen und Herren, das liegt nicht etwa daran, dass das System der Aufsichtsgremien dies verhindert würde. Das liegt vielleicht ein bisschen an dieser Neigung zum freiwilligen Konformismus, der in unserem Volk allzu sehr verbreitet ist. Zu einigen dieser Einwände, also das Niveau, solle durch private Konkurrenz gehoben werden. Eine sehr verbreitete Zeitschrift in der Bundesrepublik hat geschrieben, das Fernsehen braucht die Aufmunterung durch privatwirtschaftliche Initiative. Es braucht Konkurrenz. Die Kulturprogramme, so wird dort ausgeführt, in den Rundfunkanstalten befriedigten nur die Rundfunkräte und die Beauftragten beider Konfessionen, aber das sei auch alles. Nun in der Tat, ein an wirtschaftlichem Gewinn und an Massenwerbung interessiertes privates Fernsehen, das sich freies Fernsehen nennt, würde in einem gewissen Sinne frei von Hemmungen sein. Es würde in einem gewissen Sinne eine Aufmunterung zur Folge haben. Denn ein privatwirtschaftlich getragenes Fernsehen ist ja nicht da und fühlt sich auch nicht als Vermittler von Kulturwerten, sondern als Verursacher von Konsumwünschen. Es hat ja wirtschaftliche, auf Gewinn orientierte und nicht kulturelle Absichten. Es wird ein massenattraktives Programm zu senden versuchen. Und darin wird, und Sie wissen, dass die kirchliche Hauptstelle der katholischen Rundfunk- und Fernseharbeit dies in geradezu dramatischen Worten ausgedrückt hat, darin steckt die Tendenz zu einer ständigen Niveausenkung nicht nur dieses privatwirtschaftlichen Fernsehens, sondern geradezu der animierende Zwang auch für die übrigen Anstalten, mit dem Niveau herunterzugehen, weil die Neigung des Publikums nicht auf ein steigendes Niveau gerichtet ist. Das zeigen die Erfahrungen aller Länder, in denen es sehr intensive und begründete Studien über dieses Problem gibt. Die Flucht nach unten als die große Gefahr auch für die öffentlich-rechtlichen Anstalten hat die Hauptstelle der kirchlichen Rundfunkarbeit, glaube ich, ganz richtig erwähnt. Und es sind ja nicht nur die beiden Kirchen, die diesen Gesichtspunkt zum Ausdruck gebracht haben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat gesagt, dass die Vermengung von kommerziellen Interessen und mit kulturellen Dingen zwangsläufig zu einer Verflachung des Programms führen muss. Wir haben doch dieses Beispiel, meine Damen und Herren, in England. Wer von Ihnen einmal in England Gelegenheit gehabt hat, persönlich die beiden Programme, das öffentlich-rechtliche und das privatwirtschaftliche, nebeneinander zu sehen, der kann nicht bestreiten, ganz unabhängig von den amerikanischen Erfahrungen, die noch dramatischer sind, dass das privatwirtschaftlich getragene Fernsehen zu einer Senkung des Niveaus führt. Sehen Sie sich doch nur einmal, ich will Ihnen gar nicht das ganze Wochenprogramm nennen, das Programm der Dezemberwoche an im britischen privatwirtschaftlichen Fernsehen, jener Dezemberwoche, die für viele Mitglieder dieses Hauses als erste Adventswoche besondere Bedeutung hat. An dem ersten Tag dieser Woche, am ersten Sonntag, wurde ein Wildwestfilm in der Bearbeitung des letzten Mohikaners mit Mord und Totschlag für die lieben Kleinen in rauer Menge gesendet. Es kam ein zweiter Film über Robin Hood mit Mord und Totschlag im historischen Gewand, eine Darbietung Highway Patrol mit Mord und Totschlag auf den amerikanischen Landstraßen. Und zum Abschluss dieses Adventstages ein Kriminalspiel mit dem Mordversuch an einer Tante. Nun, wenn Sie das einmal alles addieren und die ganze Woche geht so munter weiter, dann kommen Sie zu dem Ergebnis, dass auch das Sonntagsblatt von Herrn Bischof Lilje zum Ausdruck gebracht hat, die Tendenzen bei der Programmgestaltung müssten ähnliche werden wie etwa bei der Schnulzenproduktion vieler Filme. Ich halte das noch, meine Damen und Herren, für eine sehr gelinde Charakterisierung der zu befürchtenden Tendenz. Und nun sagen viele unter Ihnen, denn Sie machen sich ja weitgehend zum Wortführer oder zum Nachsprecher dieser privatwirtschaftlichen Absichten. Private Konkurrenz würde das Niveau heben. Der Grundsatz, dass diese Konkurrenz das Niveau hebt, gilt nicht für den Kulturkonsum. Meine Damen und Herren, in der materiellen Konsumgestaltung wird wirtschaftliche Konkurrenz durchaus zur Hebung des qualitativen Niveaus führen können. Im Kulturkonsum liegt eine geradezu umgekehrt proportionale Situation vor. Je mehr die Konkurrenz, umso mehr wird das Niveau sinken. Von Niveauhebung, und ich bin geneigt zu sagen, da kann man ja nur in Gänsefüßchen vielleicht reden. Wenn Sie dann erleben werden, und rufen Sie mir jetzt nicht entgegen, da werden wir Aufsichtsorgane schaffen. Darüber werden wir auch noch reden. Sie werden erleben, dass dann eine Strumpffabrik A kommt und 5 cm überm Knie zeigt. Da wird eine Strumpffabrik B kommen, die 10 cm überm Knie zeigt. Im Laufe der Zeit nimmt das auch den Charakter einer Niveauhebung an, wenn Sie es so nehmen wollen. Ich glaube, alle Erfahrungen beweisen uns, dass hier der allgemeine, aus der materiellen Konsumgütergestaltung bewahrheitete Grundsatz, dass Konkurrenz die Qualität hebt, auf diesem Gebiet nicht gilt. Wer sind denn nun die Leute, die dieses sogenannte freie Fernsehen machen wollen? Welche Garantien bieten Sie denn, dass Sie Besseres leisten können? Ist das für Sie eine Garantie, dass der Bundesverband der Industrie Sie anstellt? Denn das ist doch das Organ, das im Wesentlichen hinter den Absichten eines privatwirtschaftlichen Fernsehens steht. Ist Ihnen das überzeugend? Glauben Sie, dass damit eine Verbesserung der Qualität gewährleistet sei? Ich glaube, wir dürfen es uns nicht so einfach machen, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in einem Artikel geschrieben hat: Kinder, lasst doch die Leute erst mal machen. Wenn wir jemandem ein solches Instrument ausliefern, dann haben wir einen irreparablen Zustand geschaffen. Und dann haben diejenigen, die dies getan haben, auch vor unserem Volke die Verantwortung zu tragen. Welche Beweggründe haben die Leute, die dieses sogenannte freie Fernsehen machen wollen? Angeblich haben sie kulturelle. Aber wiederum die Herdersche Korrespondenz zitiert: Das Hauptinteresse, sagt sie, sei ein wirtschaftliches Interesse. Und die Herdersche Korrespondenz sagt mit leiser Ironie, dass man es diesen Leuten nicht abnehmen kann, dass sie sagen, ihr zentrales Anliegen wäre, dem Fernsehzuschauer ein zweites Programm zu bieten, damit er die Möglichkeit habe eines kulturellen Ausleseverfahrens. Sondern wiederum die Herdersche Korrespondenz sagt, und in Übereinstimmung mit fast allen, die sehr nüchtern und ruhig dieses Problem beurteilen, ohne eigene machtpolitische oder wirtschaftspolitische Überlegungen: Es kommt denen, die dieses private Werbefernsehen machen wollen, nur darauf an, den Werbeträger von großer Effektivität sich zu sichern. Und ich möchte hier sagen und hinzufügen, den Werbeträger im weitesten Sinne, Werbeträger auch im Sinne der politischen Machtmanipulation. Welche Garantien wollen Sie dann gegen diesen Missbrauch einbauen? Wir haben gelesen, dass die Bundespost überlegt, einen Benutzungsvertrag aufzuerlegen, der Bestimmungen enthält, die die Programmgestaltung unter die Kontrolle eines unabhängigen Aufsichtsgremiums stellen. Nun, wir haben auch den Vertrag dieser freien Werbefernsehgesellschaft gesehen. Da steht drin, der Aufsichtsrat bestimmt die Aufsichtsorgane. Und, meine Damen und Herren, daran kommen Sie nicht vorbei, wenn Sie den Leuten ein solches Instrument geben, die es mit ihrem Geld finanzieren, werden Sie immer wieder vor der Tatsache stehen, dass derjenige, der die Musik bezahlt, auch die Melodie bestimmt, die gespielt wird. Das freie Fernsehen, meine Damen und Herren, das freie Fernsehen ist in Wirklichkeit ein domestiziertes Fernsehen. Ein Fernsehen, das in Dienst gestellt werden soll, in den Dienst wirtschaftlicher oder politischer Machtgruppen. Manipuliert von denen, die das Geld geben. Und ich bin geneigt zu sagen, es stimmt mich sonderbar, es stimmt mich ein bisschen traurig zu sehen, dass offensichtlich die größte Fraktion des Parlaments mitzuhelfen bereit ist, die antiparlamentarischen Ressentiments zu unterstützen, die von manchen Seiten systematisch geschürt werden. Ja, wenn Sie dieses sogenannte freie Fernsehen als freier bezeichnen, denn das Fernsehen, das wir heute unter öffentlich-rechtlicher Kontrolle haben und das letzten Endes den Parlamenten als den vom Volke gewählten Organen gegenüber verantwortlich ist. Denn in den öffentlich-rechtlichen Anstalten und ihren Aufsichtsgremien ist eine umfassende demokratische Legitimation es die Aufsichtsorgane gebildet hat. Hier hat man alle Kulturträger, hier hat man alle gestaltenden Kräfte in den Aufsichtsorganen vertreten sein lassen. Und lassen Sie mich wieder, weil ich glaube, dass dies Sie immerhin zum Nachdenken veranlassen könnte, diejenigen unter Ihnen, die sich mit diesem Problem noch nicht intensiver beschäftigt haben, lassen Sie mich wieder die Hauptstelle der katholischen Rundfunkarbeit zitieren, die gesagt hat, nicht ohne Grund ist nach 1945 das westdeutsche Rundfunkwesen in Anstalten des öffentlichen Rechts gegliedert worden, die von den führenden Bildungs- und Erziehungskräften mitgetragen werden. Auch die Kirche als geistige und sittliche Ordnungsmacht trägt hier eine Mitverantwortung. Der in den Gesetzen und Staatsverträgen verbürgte Charakter des Rundfunks und Fernsehens als eines der ganzen Gesellschaft verpflichteten freien Mittlers der Kultur muss gewahrt bleiben. Ist nach Ihrem Urteil diese Frage, erlaube ich mir Ihnen zu stellen, der Bundesverband der Industrie als Lenker des Rundfunks ein größerer Garant der Freiheit als die gewählten Parlamente? Ist es für viele unter Ihnen ein Kriterium der Freiheit, von bestimmten wirtschaftlichen Machtgruppen abhängig zu sein? Ich glaube, dass die meisten unter Ihnen das genauso wenig wünschen wie wir. Ich habe die ehrlichen Motive dieser Mehrheit anerkannt. Und ich hoffe auch, dass nicht mancher unter Ihnen eines Tages an das Wort von Oscar Wilde denken muss, wenn ein Mann etwas ganz Törichtes tut, so tut er es sehr oft aus den edelsten Motiven. Denn es wäre nicht nur töricht, es wäre mehr. Es wäre gefährlich, wenn Sie die Absichten realisierten, die sich auch in Ihrem Antrag und die sich in den offenkundigen Absichten der Regierung verbergen. Das freie Fernsehen, hat man uns gesagt, will keinen Gewinn. Das haben Sie selber geschrieben. Gut, wenn Sie keinen wirtschaftlichen Gewinn wollen, was wollen dann die Leute, die dieses freie Fernsehen, getragen vom Bundesverband der Industrie, dem Markenartikelverband und einigen anderen, was wollen sie dann damit? Die Antwort scheint mir einfach. Der Bundesverband der Industrie und die mit ihm unter dem Motto freies Fernsehen sich in Wirklichkeit das Fernsehen aneignen wollen, haben die politische Bedeutung dieses Instrumentes erkannt. Und sie wollen nicht materiellen Gewinn, aber sie wollen politische Macht damit ausstrahlen. Das ist die Sache der Regierung, unsere Befürchtungen hier zu zerstreuen. Es ist die Sache der Regierung, ganz deutlich zu machen, wie weit und ob sich die von ihr vertretenen Interessen hier mit denen der Industrie decken. Es ist wohl nicht allzu großer Findigkeit bedürftig, um einer Regierung zuzutrauen, dass sie sich von den optisch auf die Bildschirme gefunkten Waageanzeigen in kommenden Wahlen etwas besonders Zusätzliches noch verspricht. Und diese privaten Werbeträger sollen ja auch nach dem, was wir gehört haben, der Bundesregierung bereits die Zusicherung von besonderen Redezeiten zugebilligt haben. Auch das wäre uns interessant, etwas darüber zu hören. Es würde bei mir die Erinnerung an Papens Stunde der Reichsregierung wachrufen. Und ich glaube, dass wir dann nicht weit von Konsequenzen entfernt sein könnten, so ähnlich wie es damals auch der Fall war. Hören Sie, was der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunkanstalten, der ja Ihnen politisch näher steht als uns, zu diesem Kapitel gesagt hat. Sie werden uns gerne unterstellen, dass wir bei der Regierung Absichten vermuten, die wir aus unserer Oppositionsstellung in die Haltung der Regierung hineininterpretieren möchten. Aber bitte, hier hören Sie wörtlich in seinem Memorandum, für die Bundesregierung ist anscheinend der Plan, ein zweites Fernsehsystem einzurichten, deshalb interessant, weil hier die Gelegenheit gegeben wäre, die Ordnung dieser Einrichtung zu bestimmen und die Publikationsmöglichkeiten zu nutzen. Von der Regierung her. Wir wissen, dies ist ein Wort, dass der Bildschirm ein Fenster in die Welt ist. Und Sie werden uns nicht verübeln, wenn wir den Verdacht haben, dass die Bundesregierung hier ganz gerne hineinfenstern möchte in das politische Bewusstsein des Volkes. Wer das will, Wer das Fernsehen und den Rundfunk zu einem einseitigen Instrument machen will, sei es in der Regierung oder sei es in den Fraktionen der Koalition, der möge bedenken, was der Fernsehbeauftragte der evangelischen Kirche, um noch eine andere Stimme zu zitieren, dazu gesagt hat, falls auf dem Umwege, heißt es dort wörtlich, über das kommerzielle Fernsehen lediglich politischer Einfluss auf das Fernsehen genommen werden soll, so werden zweifellos die damit verbundenen Schäden für das Volksganze erheblich größer sein als der politische Gewinn. Ich habe diese beiden Stellen zitiert, um bei Ihnen nicht den Eindruck entstehen zu lassen, als seien es lediglich wir aus politischen Oppositionsüberlegungen, die diese Besorgnisse haben. In der Tat, auf die Dauer wird, wie es der evangelische Rundfunkbeauftragte gesagt hat, niemand von einer solchen Manipulierung des Rundfunks und des Fernsehens Nutzen haben können, dem es wirklich um die freiheitlich-demokratische Gestaltung in unserem Volke geht. Niemand, wo auch immer er in diesem Hause sitzt. Und da ich der Mehrheit, auch der Regierungspartei, dieses gemeinsame Grundanliegen nicht bestreiten möchte, ich bin fast geneigt zu sagen, noch nicht, obwohl ich Ihren Antrag gelesen habe, möchte ich an Sie appellieren, wer für die Demokratie ist, der muss gegen die Privatisierung. Wer für die Demokratie ist, muss gegen die Privatisierung und er muss auch gegen die Gouvernementalisierung, gegen die Regierungsabhängigkeit von Rundfunk und Fernsehen sein. Die Mittel der Meinungsbildung, meine Damen und Herren, Machtgruppen ausliefern, heißt die Demokratie zu Grabe tragen. Das Wort zur Beantwortung der Großen Anfrage hat der Herr Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Bundesregierung beantworte ich die Große Anfrage der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei, Drucksache Nummer 153. Gestatten Sie mir, dass ich zunächst zu den Punkten 2 und 3 und erst danach zu Punkt 1 der Großen Anfrage der Fraktion der SPD Stellung nehme. Das unter Punkt 2 der Großen Anfrage der Fraktion der SPD erwähnte Schreiben des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen ist die Antwort auf ein Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vom 12.09.1957, in dem die Rundfunkanstalten die Auffassung vertreten haben, dass sämtliche Rundfunkfrequenzen den Rundfunkanstalten zugeteilt werden müssen. In dem gleichen Schreiben heißt es weiter, dass die Rundfunkanstalten zu ihrem Bedauern feststellen mussten, dass nach zuverlässigen Informationen Gespräche zwischen dem Bundesministerium und Vertretern privater Wirtschaftsgruppen über die Zuteilung von Frequenzen aus den Bereichen Römisch 4 und 5 geführt worden seien, ohne die Rundfunkanstalten hinzuzuziehen. Ich darf die Antwort des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen vom 2.10.57 auf dieses Schreiben der Arbeitsgemeinschaft verlesen. Ihre Auffassung, dass die Rundfunkfrequenzen eines internationalen Frequenzplans im vollen Umfang den Rundfunkanstalten zugeteilt werden müssen, vermag ich nicht zuzustimmen. Ich darf ferner feststellen, dass keine Gespräche über Zuteilung von Frequenzen aus den Bereichen Römisch 4 und 5 an private Wirtschaftsgruppen geführt worden sind. Zwar liegen mir zahlreiche Anträge auf Zuteilung von Frequenzen im Rundfunkbereichen vor. Ich habe jedoch bisher nur in einem Falle eine befristete Genehmigung für Versuchszwecke, Impulssendungen an Private erteilt. Ich beabsichtige auch nicht, Rundfunksendegenehmigungen an Private zu erteilen. Ihre Vermutung, dass mein Brief vom 6.7.57 mit einer solchen Absicht in Zusammenhang gebracht werden müsse, geht daher fehl. Ich begrüße eine gemeinsame Erörterung über die technischen Einzelheiten für die Bereiche 4 und 5 und sehe Ihren Vorschlägen gerne entgegen. Ich sehe auch keine Schwierigkeit, Frequenzen in diesen Bereichen für Versuche zum Studium der Ausbreitungserscheinungen und sonstiger technischer Fragen befristet zuzusteuern. Auch von mir werden derartige Versuche angestellt, sodass ein gegenseitiger Austausch der Ergebnisse im Hinblick auf eine etwaige UKW-Rundfunkkonferenz mir zweckmäßig erscheint. Soweit diese Schreiben. An der in diesem Schreiben niedergelegten Auffassung, dass unbeschadet der rechtlichen Möglichkeit aus Zweckmäßigkeitsgründen privaten Stellen keine Genehmigung zum Errichten und Betreiben von Rundfunksendeanlagen erteilt werden sollen, halte ich fest. Jede Zersplitterung der Rundfunktechnik ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern wirkt sich auch zum Nachteil der Gesamtheit der Rundfunkteilnehmer aus, da dann nicht mehr der Gedanke einer gleichmäßigen Versorgung im Vordergrund steht, sondern das Interesse, bestimmte Bereiche zu erfassen. Mit dem in dem soeben verlesenen Brief erwähnten Schreiben vom 6. Juli 1957 komme ich zu Punkt 3 der großen Anfrage. Dieses Schreiben stellt den Bescheid dar, in den der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen der Arbeitsgemeinschaft auf den Antrag der Rundfunkanstalten auf Zuweisung der Frequenzbereiche 4 und 5 erteilt hat. Es hat folgenden Wortlaut: Über die Verwendung der Frequenzbereiche römisch 4 und 5 habe ich bestimmte Vorstellungen. Die grundsätzlichen Untersuchungen über die technischen Gegebenheiten in diesen Bereichen, sowohl auf der Sendeseite wie auch auf der Empfangsseite, sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grunde sehe ich mich nicht in der Lage, im gegenwärtigen Zeitpunkt Frequenzzuteilungen für Rundfunksender in den Bereichen 4 und 5 vorzunehmen. Soweit diese Schreiben. Der Antrag der Rundfunkanstalten auf Zuweisung der Frequenzbereiche 4 und 5 ist also nicht abgelehnt worden, weil die Bundespost diese Frequenzbereiche ganz oder teilweise für Bundessender reservieren will, über die ein privates Werbefernsehprogramm ausgestrahlt wird, sondern weil die technischen Gegebenheiten in diesen Bereichen noch nicht hinreichend erforscht sind. Unklarheiten bestehen noch, sowohl auf der Sende- wie auch auf der Empfangsseite. Die technische Erschließung der Bereiche 4 und 5 und die dadurch bedingte Ausweitung des Fernsehens von der Programmseite her hat eine lebhafte Diskussion der Frage in Gang gebracht, ob die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen im Rundfunk den Rundfunkanstalten der Länder vorbehalten bleiben soll. Ich darf die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Wünsche und Vorschläge ebenso als bekannt voraussetzen wie die Gründe, die für und gegen die verschiedenen Lösungen vorgebracht worden sind. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Frage der Auswertung der Bereiche 4 und 5 einer sehr sorgfältigen Prüfung bedarf. Sie ist nicht der Meinung, dass diese Frage damit abgetan werden könnte, dass gleich welche Möglichkeiten sich bei einer optimalen Ausnutzung der Bereiche 4 und 5 ergeben werden, nur die Rundfunkanstalten der Länder berechtigt seien, Rundfunkprogramme in diesen Bereichen zu verbreiten. Die Prüfung, zu der sich die Bundesregierung verpflichtet fühlt, ist noch nicht abgeschlossen. Die hierfür notwendige genaue Kenntnis der technischen Möglichkeiten der Bereiche 4 und 5 noch nicht gegeben ist. Zur Frage 4. Die Bundesregierung ist nicht der Auffassung, dass die sogenannte Kulturhoheit der Länder der Zulassung eines privatwirtschaftlichen Werbefernsehens entgegenstehen würde. Das Grundgesetz kennt keine ausschließlich den Ländern zustehende allgemeine Kompetenz für Kulturfragen. Sofern der Bund auf einem Gebiet zuständig ist, wird diese Zuständigkeit nicht dadurch beeinträchtigt, dass materiell Kulturfragen berührt werden. Auf dem Gebiet des Rundfunks, zu dem auch das Fernsehen gehört, ergibt sich die Zuständigkeit des Bundes aus seiner Kompetenz für das Fernmeldewesen Artikel 73 Ziffer 7 und Artikel 87 Grundgesetz. Zur Frage 5. Das Werbefernsehen tritt neben die Ton-Rundfunkwerbung und die Werbung mit großen Anzeigen in Tageszeitungen und Zeitschriften sowie an Litfaßsäulen. Wegen der hohen Kosten machen zurzeit von diesen bereits bestehenden Werbemitteln vor allem Großunternehmen Gebrauch. Das Gleiche wird auch für das Werbefernsehen zu gelten haben. Die mittelständischen Betriebe werden von den Möglichkeiten, die das Werbefernsehen bietet, nicht in dem gleichen Umfang wie die Großunternehmen Gebrauch machen können. Es muss aber angenommen werden, dass die Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten bei ihren Beschlüssen, das Werbefernsehen einzuführen, die Frage einer möglichen weiteren Benachteiligung der mittleren und kleineren selbstständigen Existenzen eingehend geprüft haben. Dass das Werbefernsehen die wirtschaftliche Grundlage der Presse einengt und damit eine Gefährdung ihrer politischen Unabhängigkeit bedeutet, ist nicht anzunehmen. Dies ist durch die Ton-Rundfunkwerbung ebenfalls nicht geschehen. Auch das Beispiel in Großbritannien zeigt, dass solche Befürchtungen nicht begründet sind. Die berechtigten Interessen der Presse werden ebenso wie die der mittleren und kleineren Betriebe der Wirtschaft verantwortungsbewusst berücksichtigt werden. Was die Presse anbetrifft, so möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger Mitglied der Gruppe ist, die sich für die Einführung eines privatwirtschaftlichen Werbefernsehens einsetzt. Das Hohe Haus hat die Antwort der Bundesregierung entgegengenommen. Ich darf unterstellen, dass Sie eine Aussprache über die Antwort wünschen. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Schmidt-Wuppertal. Sie hörten gerade eine Debatte des Deutschen Bundestages im Jahr 1958. Diskutiert wurde die Frage, ob das privatwirtschaftliche Fernsehen neben dem ersten Programm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zugelassen wird und ob dies etwa die Pressefreiheit gefährden könnte. Das waren unsere Archivschätze heute. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag.